سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Sura al-Kahf, die Höhle, ist in der Mitte des Korans. In ihr sind sehr, sehr, sehr viele Lehren für die Gläubigen, für die, die ein aufmerksames Herz besitzen. Und es gibt zahlreiche Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Vorzüge, die Besonderheiten von Surat al-Kahf. So heißt es zum Beispiel bei einer Überlieferung von Ahmed, dass wer die ersten 10 Ayat, Verse, Hifd, also bewahrt, auswendig lernt von Surat al-Kahf, ihm wird sie vor der Fitna des Dajjal, vor der Prüfung des Dajjal, des falschen Messias, bewahren, beschützen. Genauso heißt es in einer anderen Aussage, wer Surat al-Kahf am Tag von Al-Jum'ah, freitags, verliest, für ihn wird sie ein Licht sein, für was zwischen zwei Freitagen ist. Ja, das ist auch ein authentisches Hadith. Ja, und da gibt es noch eine andere Überlieferung, auch von Ahmed, dass ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam fing einmal an zu rezitieren, Koran zu lesen, und er hatte ein Pferd angebunden, das in seiner Nähe, und das Pferd fing an unruhig zu werden, und der Sahabi schaute dann über sich und sah etwas wie eine Wolke, wie ein Schirm über ihn, am Himmel über ihn schweben, und das erzählte er später dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, lies auch weiterhin, denn dies ist die Ruhe, die Sakina, die von Allah beim Lesen des Korans herabsteigt. Und er hatte nämlich welche Sura gelesen? Natürlich gilt das für den ganzen Koran, aber dieser Sahabi hatte Surat al-Kahf zu diesem Zeitpunkt gelesen. Und das heißt, alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat. Ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird, auf immer darin zu verbleiben. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus? Sie sagen nichts als Lüge. Also wer sind hier vor allem gemeint? Die sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Das sind die Christen. Für sie ist also im Besonderen, für alle Gläubigen, für alle Gottesfürchtigen, aber im Besonderen hier eine wichtige Botschaft in dieser Sura. In letzter Sura haben wir gesehen, war eine wichtige Botschaft für Bani Israel. Und all diese Botschaften sind vor allem zuerst für die Muslime, Huden lil Muttaqin, dürfen wir nicht vergessen, der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, aber hier wird wohl das Thema, weil eine Geschichte aus ihrer eigenen Tradition auch erwähnt wird, die Nasara, die sich da als Christen bezeichnen. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Ja, Gram, Trauer hat ja auch verschiedene Stufen, und hier heißt es, vielleicht magst du aus Gram, der schon so intensiv ist, noch dich selbst umbringen. Warum? Wenn sie an diese Botschaft nicht glauben. So war der Zustand unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass Menschen nicht glauben, das hat ihn so gegrämt und so betrübt. Wie ergeht es uns? Wollen wir uns auch schon fast zugrunde richten, weil die Leute nicht glauben? Tun wir wirklich alles, was in unserer Macht steht, um ein so gutes und wahrhaftiges Bild vom Islam zu zeichnen, wie es nur uns möglich ist? Versuchen wir alles, damit wir die Botschaft auf die beste Art und Weise überbringen? Haben wir eine Sorge um diese Aufgabe, eine Verantwortung, ein Verantwortungsgefühl? Ja, selbst viele Muslime verstehen manchmal nicht, was eigentlich dran ist an dieser Rolle, an dieser Verantwortung, Menschen vor dem Jenseits zu warnen oder andererseits frohe Botschaft zu geben. Obwohl, das ist doch eigentlich das, worum es überhaupt geht. Dort, wo die ewige Heimstätte ist. Wie viel Planung braucht man schon, um ein kleines Projekt durchzuführen? Jeder, der vielleicht an sowas schon mal teilgenommen hat, der weiß, wie viele Menschen, wie viele Gedanken, wie viel Energie man braucht, um ein kleines Projekt, einen kleinen Plan in die Tat umzusetzen. Und für diese große Aufgabe, dass alle Menschen mal davon hören, dass es ein Jenseits gibt, dass man davor warnen muss, dass es einen Gesandten gab, was seine Botschaft war, wie er eigentlich wirklich war. Für diese Arbeit tun wir gar nichts und denken, sie würde einfach ein, Ein Selbstläufer, das wird schon jemand erledigen. Ja, also wenigstens, wenn man schon, ja, keiner kann mehr tun, als er halt kann, aber ein wenig Bemühung, ein wenig Planung dafür, ein wenig Sorge, ein wenig Trauer. Das wäre doch auch, dass wir unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch in dieser Sache dann nachahmen. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Also das ist alles für eine kurze Zeit aufgebaut, wie auf einer Bühne, für ein Theaterstück wird alles erst aufgebaut, viel Gewese, viel Lärm. Und am Ende, wenn das Stück vorbei ist, wird alles wieder abgebaut. Und es ist so, als ob noch nie was drauf gestanden hätte. Ja, genauso wird es auch mit der Erde geschehen. Oder meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift ein besonders verwunderliches unter unseren Zeichen sind? Ab hier wird also das Ereignis der Ashabul Kahf, die Leute der Höhle, berichtet, in Einzelheiten auch berichtet, wie es ihnen erging, was sie eigentlich so Großartiges taten, inwiefern sie eine große Lehre für sie, für uns sind. Als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten und sagten: Unser Herr, gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Sehr schöne Dua auch. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا, jetzt kommt die Dua, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Und zwar waren das Jünglinge, die wegen ihren Iman und ihrem Din, ihrer Religion geprüft wurden. Und sie wurden so sehr geprüft, dass sie Zuflucht suchen mussten in einer Höhle. Es gab keinen anderen Ausweg mehr. Ein normales Leben war nicht mehr möglich. Man ließ nicht zu, dass sie ihren Din, dass sie Allah so anbeteten, wie sie es als richtig empfanden. Und so suchten sie also Zuflucht in einer Höhle. Sie opferten also nicht den Iman oder die Religion, sondern sie verließen die Stadt. Und sie verließen alles, was sie so hatten. Und sie machen dann auch ein Bittgebet, überlassen also ihre Angelegenheit Allah. Sie haben ihr Bestes getan, mehr können sie jetzt nicht tun. Und sie bitten Allah nun, dass was richtig für uns ist, dass du richte die Dinge für uns, mache alles rechtens für uns, denn wir vermögen uns selber nicht zu helfen. Da ließen wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen. Also Allah schaffte ein Wunder an diesen Jünglingen, an diesen Flüchtlingen und ließ sie in einen nicht normalen Schlaf fallen, der einige hundert Jahre andauern sollte. Hierauf erweckten wir sie auf, um zu wissen, welcher der beiden Gruppierungen am richtigsten die Dauer ihres Verweilens erfasst hat. Wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. Sie waren Jünglinge, die an ihren Herrn glaubten und denen wir Rechtleitung mehrten. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen, sonst würden wir ja etwas Unrechtes sagen. Diese Geschichte ist also von Jünglingen, die Iman hatten. Und wenn man Iman hat, dann wird einem die Rechtleitung gemehrt. Und sie standen für diese Wahrheit ein, sie standen auf, sie waren nicht bereit, von dieser Wahrheit abzulassen. Sie opferten ohne Furcht, waren sie bereit zu opfern. Ja, also wirklich vorbildlich, was Allah uns hier erzählt über diese Menschen. Dieses unser Volk hat sich außer ihm andere Götter genommen, wenn sie doch für sie eine deutliche Ermächtigung bringen würden. Wer ist denn ungerechter, als wir gegen Allah eine Lüge ersinnt? Und da ihr euch nun von ihnen und von denjenigen, denen sie außer Allah dienen, fernhaltet, so sucht Zuflucht in der Höhle. Euer Herr wird über euch einiges von seiner Barmherzigkeit ausbreiten und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung bereiten. In der Auslegung heißt es auch, dass das Jünglinge waren, deren Eltern nicht Iman angenommen hatten und sie waren aus der Führungsschicht ihres eigenen Volkes, aus der Elite. Und wir sehen hier, wie sie trotzdem in eine Höhle gehen, Zuflucht suchen und trotzdem auf Allah dermaßen vertrauen. In der Höhle Barmherzigkeit von Allah erwarten. Hier also so positiv und so gottvertrauend, guter Dinge gehen sie los. Und du siehst die Sonne, wenn sie aufgeht, sich von ihrer Höhle zur Rechten wegneigen. Und wenn sie untergeht, an ihnen zur Linken vorbeigehen, während sie sich darin in einem Raum befinden. Das gehört zu Allahs Zeichen. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Schutzherrn finden, der ihn in den rechten Weg führt. Wer also auf Allah vertrauend, seinen Iman beschützend, opfert und das Beste tut, was ihm möglich ist, und den Rest auf Allah überlässt. Allah versorgt ihn, gewährt ihn Schutz. Und auf welche Art und Weise sehen wir hier, dass sogar die Sonne, eine solch mächtige und mehrfach um einiges größere Schöpfung als die ganze Erdkugel, und so eine machtvolle und energische Schöpfung, dass diese sogar Allahs Befehl dann gehorcht. Sie ist auch Schöpfung von Allah. Und diese wird sogar auf andere Wege geleitet, damit diesen Menschen Schatten gegeben wurde, damit sie nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Sie sollten ja auch schlafen. Ja, und Allah wechselt den Weg der Sonne für diese Jünglinge, die ihren Iman beschützen wollten. Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. Wir drehen sie nach rechts und nach links um, während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. Wenn du sie erblicktest, würdest du dich von ihnen fürwahr zur Flucht kehren und vor ihnen fürwahr mit Schrecken erfüllt sein. Also, warum mussten sie gewendet werden? Wir drehen sie nach rechts und nach links. Ja, weil wenn man sonst lange liegen bleibt auf einer Seite, dann entsteht ja diese Fäulnis des Körpers. Das hat man vielleicht bei bettlägerigen Menschen schon gesehen. Man muss die wirklich immer wieder auch auf andere Seite legen, weil sonst wirklich die Fäule entstehen kann. Wie Allah also auf vortreffliche Art und Weise für diese Menschen gesorgt hat. Und der Anblick war aber solch einer, dass keiner dort zu verbleiben vermocht hätte, weil es so ein gewaltiger Anblick war. Einige Jünglinge liegen da, sind nicht wachen nicht auf, werden immer wieder bewegt. Subhanallah. Und so erweckten wir sie auf, damit sie sich gegenseitig fragten. Einer von ihnen sagte, wie lange habt ihr verweilt? Sie sagten, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil eines Tages. Ja, das ist genau wie wir, wenn wir aus dem Tiefschlaf aufwachen, besonders wenn man am Tag mal kurz einschläft, und dann gar nicht mehr jetzt weiß, wo, wer, was, wie lang habe ich geschlafen, und dann als erstes die Uhr sucht, um wieder Überblick zu bekommen, oder jemanden fragt, wie viel Uhr ist es, wie lange habe ich geschlafen, wie spät ist es schon. Ja, so fragten sie sich also auch und dachten sich, ein Teil eines Tages, wie lang kann es denn schon gewesen sein, obwohl sie hunderte von Jahren geschlafen hatten. Jemand schaut, wie klug und wie der Glaube auch ihre Alltagsaussagen prägt. Was sagen sie? Sie sagten, euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. Thema zu Ende. Jetzt diese Rumraterei, nehme ich mein so und so lang. Allah weiß, wie lang genau. Wir können es jetzt im Nachhinein nicht mehr rausfinden. Nächstes Thema. Sie sagten, euer Herr weiß am besten, so schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt. Er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist und euch davon eine Versorgung bringen. Er soll behutsam sein und ja niemand etwas von euch merken lassen, weil sie ja immer noch die Bedrohung empfanden, wegen der sie ja in die Höhle geflüchtet waren. Und sie gehen auch nicht alle zusammen los, sondern einer übernimmt diese Aufgabe. Also auch sehr vorsichtig, sehr planmäßig. Und mit kühlem Kopf. Ja, und sie diskutieren nicht lang über etwas, was sinnlos ist, weil sie zu keinem Ergebnis gelangt wären. Ja, das ist auch ein Zeichen von Einsicht, von Klugheit, dass man weiß, woraus man Nutzen ziehen kann und woraus nicht. Deswegen machen wir auch diese Dua, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', dass Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Wissen, das nichts nützt. Ja, wer produktiv und zielorientiert lebt, der wird sich von Lahu, von unnützem Gerede, von Gerüchteküchen und sinnlosem Geschwätz, wird er sich fernhalten. Er wird sich davon fernhalten, weil er weiß, seine Zeit ist kostbar. Und das Wichtige, was sie dann tun, ist, sich um die Speise zu kümmern. Und ja, niemand etwas von euch merken lassen. Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zwangsweise zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen. Dann wird es euch niemals mehr wohlergehen. Ja, genau deswegen waren sie ja in die Höhle geflüchtet. So ließen wir die Menschen sie doch entdecken, damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie untereinander über ihre Angelegenheit stritten, da sagten sie, errichtet über ihn einen Bau. Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten, wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten. Also die Menschen entdeckten sie, damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist. Nämlich das Versprechen über den Tag der Auferstehung. Denn genau so werden wir ja wieder aus unserem Schlaf, der Tod ist, auferweckt werden und wieder auferstehen nach langer, langer Zeit. Und es wird so sein, als ob nur eine kurze Zeit aber vergangen ist. Ja, und was taten sie danach? Sie stritten über die Anzahl der Gefährten der Höhle über den Bau, ob sie jetzt einen Bau darüber errichten sollten oder nicht. Und Allah sagt, manche werden sagen, es waren ihrer drei, ihr Hund war der vierte von ihnen. Und manche sagen, es waren ihrer fünf, der sechste von ihnen war ihr Hund. Ein Herumraten über das Verborgene. Und manche sagen, es waren ihrer sieben und der achte von ihnen war ihr Hund. Sag, mein Herr kennt ihre Zahl am besten. Nur wenige kennen sie. Darum streite über sie nur in offensichtlichem Streit und frage niemanden von ihnen um Auskunft über sie. Ja, wieder dieses Thema. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Folge nicht dem, worüber du kein Wissen hast. Allah sagt hier, ein Herumraten über das Verborgene. Ja, wo ist der Nutzen darin? Und sag ja nun nicht von einer Sache. Ich werde dies morgen tun. Außer du fügst hinzu, wenn Allah will. Und gedenke deines Herrn, wenn du etwas vergessen hast und sag, vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, was den rechten Ausweg näher kommt als dies. Und sie verweilten in ihrer Höhle 300 Jahre und noch 9 dazu. Sag, Allah weiß am besten, wie lange sie verweilten. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Sie haben außer ihm keinen Schutzherrn und er beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. Das war also die Geschichte der Jünglinge, die in die Höhle geflüchtet waren, um ihren Dien und ihren Iman zu schützen. Allah schuf an ihnen ein Wunder, das die Zeiten überdauerte. Wir lesen heute noch im Koran über sie. In dieser Geschichte sind sehr, sehr viele Lehren für die Gläubigen. Und eine davon ist sicherlich, dass der Iman etwas so Wertvolles ist, das beschützt werden muss unter allen Umständen. Und wenn es solche Zeiten sind, in denen es große Unruhen und große Prüfungen, Fitna ist die Verfolgung, die Unruhe, die Prüfungen, die sehr, sehr vielsagendes Wort. Und wenn es Zeiten der Fitna ist, und das Rausgehen bedeutet, dass der Dien einem entschwinden wird oder weggenommen wird oder das Praktizieren der Religion fast unmöglich ist, dann ist es an den Gläubigen, seinen Iman zu bewahren, selbst wenn es dann hier und da bedeutet, dass er dafür das Diesseits opfern muss. Hier, das ist jetzt eine Grundregel oder eine Lehre, die wir von dieser Geschichte im Mindesten mitnehmen. Und verließ, was dir vom Buch deines Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte, und du wirst außer bei ihm keine Zuflucht finden. La mubaddila li kalimatih. Es gibt kein Abändern für seine Worte. Ja, das ist das Buch, das Wort Allahs, und wir sprechen nicht davon nach eigenem Gutdünken, sonst wäre das ein großes Vergehen. Nun heißt es zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein Vorbild für uns alle, halte dich geduldig zurück, zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst. Und gehorche nicht jemanden, dessen Herz wir unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist. Also hier heißt es einerseits, sei zusammen mit denen, die so und so sind, und sei nicht zusammen oder gehorche nicht jemanden, dessen Herzen so und so sind und die das und das tun. Das sind alles hier wichtige Eigenschaften, die hier genannt sind. Das sind Kriterien für Gesellschaft oder auch für Freundschaft. Weil Gesellschaft kann man sich nicht immer aussuchen, aber die Gesellschaft, die du dir anlegst, mit der du deine Zeit verbringst, die kann man sich dann doch meistens aussuchen. Und uns werden also Kriterien auf den Weg mitgegeben, an die wir uns halten sollten, um unseren eigenen Glauben auch zu beschützen. Und das heißt hier nicht, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies tun wollte, also deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, das wollte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ja eh nicht tun, aber die Mushrikin, die Glaubensverweigerer und Zeitgenossen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in Mekka, die verlangten nämlich solcherlei Dinge, dass entferne doch aus deiner Gesellschaft, aus deinen Sitzungen, diese Knechte, diese Sklaven, Bilal, Ammar, radiallahu anhum und noch einige andere, weil es ist nicht unserer Würde und unserem Status entsprechend, dass wir mit solcherlei Menschen sitzen, und wenn du möchtest, dass wir ja kommen, dann entferne erstmal diese, und Allah sagt dir das nein. In der Religion ist das Wertvollste, und der wertvollste Mensch dort, wo Iman vorzufinden ist. Selbst wenn er keine weltlichen Güter hat. Wer in das Gotteshaus kommt, in die Moschee kommt, der wird nicht aufgrund seines Status und seines Besitzes geehrt. Ja, und so entsteht ja dann auch echte Beziehung. kein Lieben um etwas willen, weil jemand das und das hat, weil jemand so und so wirkt und so viel Macht hat, sondern nein, einfach auf der Grund der Tatsache, dass er ein Mitgläubiger ist. Und die nächsten Kriterien sind dann für die, mit denen man nicht zusammen sein soll. Also zusammen soll man mit denen sein, die Iman haben. Das sollte deine Gesellschaft sein. Das heißt nicht, dass man der Familie keine Rechte gibt oder dass man anderen nicht auch einen Grundrespekt einfach aufgrund ihres Menschseins entgegenbringt. Das ist alles an anderen Stellen im Koran. Wir haben auch gesagt, man kann den Koran nicht im Einzelnen lesen. Der Koran bestätigt sich gegenseitig. Und wenn es hier einerseits so heißt, dann heißt es andererseits aber auch, dass Bani Adam sind eine Riesenfamilie. Die ganzen Kinder Adams sind, stammen von einem Elternpaar ab. Und ja, viele andere Verse in Surat al-Ma'idah, in Surat al-Nisa, haben wir schon gelesen. Nichtsdestotrotz heißt es hier, gehorche nicht denen, die, ja, jetzt werden uns wieder Prinzipien des Lebens mitgegeben. Jemand, der seine eigene Beziehung zu Allah gebrochen hat oder gar nicht zustande hat kommen lassen, auf solche soll man nicht hören. Warum? Diese sind nämlich so, dass sie ihrer Neigung folgen. Ja, jemand, der selbst seiner Neigung folgt, wohin will er dich denn führen? Hier sollst du auch Sklave seiner Neigung sein? Ja, der Weg ist ja schon vorgezeichnet. Jemand, der seiner Neigung folgt, der wird dir auch nicht den Weg zur Wahrheit zeigen. Wenn er Lust hat, dann tut er mal so. Wenn er nicht die Lust hat, dann tut er gar nichts. Wenn er die Laune hat, dann ist er sehr rechtschaffen. Wenn die Laune wieder weg ist, dann ist er sehr, erfüllt er noch nicht mal die Pflichten. In Aufregung und großem Elan tut er viel Gutes und Frömmigkeiten. Und mal ist er mürrisch und nörgelig und kann noch nicht mal für das Pflichtgebet aufstehen. Ja, auf solche soll man sich nicht in dem Sinne nicht einlassen, dass man ihnen nicht gehorcht. Und zwar in Dienangelegenheiten nicht gehorcht. Und auch in vor allem in Dienangelegenheiten nicht gehorcht. Denn die Gefahr ist, dass man dann wie sie wird oder so wie sie handelt. Ja, und das kann ja, wenn wir jetzt normale Menschen mal betrachten, das kann ja wirklich schon zu krankhaften Zuständen führen, wenn jemand so zwischen zwei Extremen wankt und auf ihn eigentlich als Person so kein Verlass ist. Ja, das ist der Extremzustand, aber jeder, der seiner eigenen Neigung folgt, der fällt eigentlich mit da rein, auch wenn es bei ihm weniger extrem ist, dieses Schwingen der Launen. Auf solche soll man also nicht gehorchen, nicht jemanden, dessen Herz wir unseren Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben. Der, was Allahs Gedenken, Allah, Din, Verpflichtung gegenüber Allah, völlig unachtsam ist. Als ob es das nicht gäbe. Was tut er noch? Er folgt seiner Neigung. Und was noch? Und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist. Furuta. Mal so und mal so. Das ist diese Maßlosigkeit. Also, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ihm wird hier geboten, dass wenn du diese Arbeit tun willst, dann höre nicht auf diese hochmütigen Menschen, die verlangen, dass man die armen Menschen, deren Status nicht so hoch ist, dass man diese erst entfernen soll, als ob sie Unmenschen wären, die nur auf den Schmuck des Diesseits achten, für höhere Werte, für höhere Ideale in Unachtsamkeit leben, für Allah in Unachtsamkeit leben, ihren Launen und Neigungen so sehr folgen und ihrer eigenen Triebhaftigkeit so sehr folgen, dass ihre Angelegenheit eine Angelegenheit der Maßlosigkeit ist. Ja, die folgen nur ihren eigenen Wünschen und sie werden auch, wenn du ihnen eine Wahrheit präsentierst, die ihren Wünschen nicht passt, dann werden sie nicht sich beugen, um der Wahrheit folgen zu können, sondern sie werden von dir wieder verlangen, genau wie mit den Entferne die Armen, sie werden von dir verlangen, dass du die Wahrheit verbiegst, dass sie ihrer Neigung entspricht. Auf diese höre nicht, diesen gehorche nicht. Was ist also zu tun? Die eigenen Prinzipien erhalten. Auch wenn es hier und da mal heißt, dass jemand, weil er in Unachtsamkeit lebt, von dir anderes verlangt. Und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein. Gewiss, wir haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen, das die Gesichter versenkt, ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, gewiss, wir lassen den Lohn derer nicht verloren gehen, die die besten Taten begehen. Für jene wird es die Gärten Edens geben, wo unterhalb von ihnen Flüsse strömen, geschmückt sind sie darin mit Armreifen aus Gold und sie tragen grüne Gewänder aus Seidenbrokat und schwerem Brokat, indem sie sich darin auf überdachten Liegen lehnen. Wie trefflich ist die Belohnung und wie schön der Rastplatz. und präge ihnen das Gleichnis von zwei Männern. Jetzt kommt das zweite Ereignis in Surat al-Kahf von zwei Männern. Dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken und wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen. Und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen, also fruchtbar, üppig. Der Ernteertrag ist da. Also wir sehen, sie hat ein sehr schönes Bild hier gezeichnet. Er hatte daraus reichlich Früchte. Da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm einen Wortwechsel führte, ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar. Und hier sehen wir schon, das Problem beginnt. Der Besitz ist da, alles schön und gut, aber wozu hat es den einen gebracht, dass er sich jetzt erhaben fühlt und sich erhebt über den anderen? Wir sehen also schon, in dieser Qissa, in dieser Erzählung, ist nicht der Iman, Iman ist in allen Gleichnissen, aber primär ist hier also der Besitz die Prüfung. Wenn der eine also über dem anderen bevorzugt wird, bevorzugt in dem Sinne, dass er mehr hat, mehr Besitz, mehr Mal hat, dann entsteht also der Gedanke beim Menschen, dass ich bin vielleicht besser als der andere. Oder der andere ist geringer als ich. Der Besitz selber ist nichts Schlechtes. Was schlecht ist, ist andere zu verachten. Genauso, genau andersrum wäre es genauso, die nicht Besitz haben, die arm sind, wenn sie jetzt die verachten würden, die Besitz haben. Das wäre genauso schlecht, nämlich diese Verachtung, sich für besser erachten aufgrund irgendeiner Tatsache. Das ist das, worum es eigentlich geht. Ja, also es geht dann letztlich eigentlich darum, was man mit dem Besitz tut. Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Also er geht jetzt immer weiter. Erstmal empfand er Hochmut, dann verachtet er andere. Und jetzt ist er schon so übermütig, dass er denkt, nee, das kann niemals zu Ende gehen. Er zweifelt schon am Kommen des Jenseits, am Kommen der Stunde. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn als Rückzugsort finden. Also ich bin schon so gesegnet im Diesseits. Und wenn überhaupt das Jenseits kommt, dann werde ich dort auch so gesegnet werden, weil offensichtlich verdiene ich es nicht anders, als immer das Beste zu bekommen. Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt, verleugnest du denn demjenigen, der dich aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Also wer hat das alles für dich gemacht? Gut, du hast einen Garten, ist dein Besitz. Auch der ist von Allah gekommen, aber woher bist du gekommen? Aber was mich betrifft, er Allah ist mein Herr und ich geselle meinem Herrn niemanden bei. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will, es gibt keine Kraft außer durch Allah. Ja, warum spricht der Mensch nicht so, wenn er eine Gnade Allahs sieht, wenn er etwas sieht, was sein Herz erfreut, wenn er etwas erkennt, was Allah ihm gewährt hat? Warum sagt der Mensch dann nicht, Ma sha Allah, la quwwata illa billah? Ja, also warum hast du das nicht gesagt? Du sollst ja deinen Besitz nicht aufgeben, du kannst ihn ja behalten. Nur sieh es doch als eine Gnade deines Herrn, was Allah dir gegeben hat. Wir haben keine Kraft, uns selber Dinge zu erhalten, zu beschaffen, sie zu pflegen, außer es wäre Allahs Wille. Wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du, so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben. Also hat auch so viel Hoffnung. Er sieht ein, dass er vielleicht hier weniger hat, aber er hat die Hoffnung, dass Allah auch ihm viel geben kann. Etwas Besseres als deinen Garten geben und über ihn, also deinigen Garten, aufeinanderfolgende Strafe vom Himmel senden. Ja, er will ihm keine Angst machen, aber schon auch ein wenig warnen, dass auch dir kann etwas von Allah geschickt werden, so dass er zu schlüpfrigem Erdboden wird oder dass sein Wasser versickert sein wird, so dass du es nicht mehr ausfindig machen können. Und genauso ist es passiert. Seine Früchte wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen, wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmern lag, und zu sagen, oh, hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt. Ja, was hatte er Allah beigesellt? Die Liebe zu seinem Besitz. Oder den Besitz selber. Der Besitz war für ihn so wichtig, so hoch geworden, wie Allah eigentlich alleine gebührt. Und er hatte weder eine Schar, die ihm anstatt Allahs half, noch konnte er sich selbst helfen. In dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah dem Wahren. Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang. Und die größte Lehre, die wir aus dieser Geschichte unter vielen, vielen anderen herausziehen können, ist, dass wir niemals, egal wie viel Allah uns gibt, niemals vergessen, dass all dies nur für kurze Zeit uns gegeben wurde und dass wir, je mehr wir von Allah erhalten, desto mehr verpflichtet sind, Allah gegenüber dankbar zu sein. Die Dankbarkeit dem gegenüber, der uns all dies gewährt hat. Weil man eine Stellung erreicht hat, sollte man Allah darüber nicht vergessen. Ja, für manche ist auch, nochmal, der Besitz selber ist nicht schlecht und nicht gut. Für manche ist der Besitz etwas sehr, sehr Gutes, eine sehr große Gabe Allahs. Hier diese Überlieferung über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wo einige arme Menschen zu ihm kamen und sich ein wenig beklagten, dass die Reichen unter deinen Gefährten, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sie geben Almosen und sie investieren in den Kampf für Allahs Sache und sie geben aus und kriegen somit so viel Belohnung. Und wir sind arm, wir können das nicht tun. Hilf uns in dieser Angelegenheit. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, lehrte sie nach dem Gebet diese Tasbih zu machen, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, so ungefähr. Und nach einer Zeit erfuhren auch die Reichen davon und begannen dies auch zu tun. Und die Armen kamen wieder zu Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Allahs, und beklagten sich, dass, ja Rasulullah, jetzt machen die nicht nur Spenden, sondern auch noch diese Tasbih. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, über den Besitz, über die Tatsache, dass sie so viele Möglichkeiten von Allah bekommen hatten, Gutes zu tun. Er sagte dazu, dies ist die Gunst Allahs, er gibt sie, wem er will. Das heißt, das Besitz haben und damit Gutes tun ist nicht schlecht, ist überhaupt nicht verachtet im Islam. Das Übel ist in der Tatsache, dass man dadurch hochmütig wird und sich von Allah entfernt und undankbar ist. Das ist, wovor wir uns schützen müssen. Und präge ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. Es ist wie Wasser, das wir vom Himmel hinabkommen lassen, worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt. Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen, und Allah hat ja zu allem völlig die Macht. Ja, wie viele Plätze, wie viele Häuser hat man selber schon zu eigenen Lebzeiten erlebt, die mal voller Leben erfüllt, voller Lärm und voller Geräusche und voller Wärme waren. Und ja, selber schaut man nach ein paar Jahren und die liegen wüst und öde und verlassen. Wie viele Plätze hat man schon gesehen, denen das passiert ist? Wie viele Erntefelder hat man schon erlebt, die grün und üppig dastanden und nach der Ernte vertrocknet und wirklich traurig aussehen, weil da kein Leben mehr ist? In all diesem prägt Allah uns ein Gleichnis über die Wahrheit des Lebens des Diesseits. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. Und gedenke des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervortreten siehst und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen, und da sie deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden. Nun seid ihr zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ja, alle in Reihen. Also da ist auch nicht die Möglichkeit, sich im Chaos irgendwie zu verbergen. Vor Allah kann sich eh keiner verbergen. Aber ja, diese Anordnung hier, in Reihen werden alle Menschen vorgeführt. Allah möge uns beschützen. Ihr aber habt behauptet, wir würden für euch keine letzte Verabredung festlegen. Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Ja, dann kommt die Reue. Weil eigentlich ja jeder weiß, was er so getan hat. Sie sagen, oh wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Das Buch unserer Taten. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig, und dein Herr tut niemanden Unrecht. Und heute für uns ist das gar nicht mehr schwer vorzustellen, wenn wir sehen, was für Unmengen an Informationen in kleinen Bytes schon auf dem PC oder auf mittlerweile auch vielen anderen Utensilien gespeichert werden. Und für die meisten ist ja wirklich, wenn ihr das vielleicht schon mal erlebt habt, für viele ist das wirklich schwierig, die eigene Stimme als Aufnahme zu hören oder den eigenen Text, den man geschrieben hat, nochmal zu lesen. Man findet so viele Fehler darin. Und was ist dann, wenn das ganze Leben einem vorgelegt wird und die Taten, die man darin getan hat? Deswegen, jetzt haben wir noch die Zeit, dieses Buch unserer Taten selber auszuschmücken. Hier gibt es ja auch mal zweierlei Schüler. Die einen, die einfach alles in die Tasche schmeißen und es kümmert sie nicht, ob da Falten und Eselsohren und da wird noch drauf rumgekritzelt und man achtet nicht darauf, wie es eigentlich, ist es präsentierbar? Kann man das vorzeigen? Und dann gibt es die anderen, die sind sehr säuberlich, sehr klar und ordentlich wird geschrieben. Es wird noch geschmückt und dekoriert.